Aufgabe 20. Guten Morgen, Herr Schmitz. Morgen, Herr Gonzales. Na, was haben Sie mitgebracht? So, ich habe zwei Speditionen ausgewählt, die für uns in Frage kommen können. Hier, diese finde ich interessant. Lassen Sie mal sehen. Firma Schent bietet flexible Liefertermine an. Sansa ist geeignet für unsere Transporte nach Benelux. Europa scheint für Schent nicht besonders wichtig zu sein. Aber bei denen sind die Wunschterminlieferungen gut. Da wären wir ziemlich flexibel mit unseren Auslieferterminen, wenn wir noch nicht genau wissen, wie problemlos unsere Produktion läuft. Sie bieten individuelle Termine und Touren an. Wir können also festlegen, wann die Kartons bei uns abgeholt werden und beim Empfänger ankommen sollen. Schent nimmt jedoch einen Aufpreis für die Transportversicherung. Sie sind vermutlich dann teurer als Sansa. Da ist die Versicherung eingeschlossen. Gut ist bei den Unternehmen die Möglichkeit der Sendungsverfolgung über das Internet. So können wir uns jederzeit in Echtzeit darüber informieren, an welcher Stelle der Logistikkette sich gerade unsere Paketstücke befinden. Wir könnten also unseren Kunden immer genau sagen, wann die Pakete eintreffen. Ja, das ist gut. Aber beide schreiben nichts über Mengenrabatte. Da müssen wir nachfragen, weil wir das ja wissen wollen. Aber Sansa gewährt hier einen Neukundenrabatt. Das hört sich gut an. Was haben wir noch? Schent sichert umweltfreundlichen Transport zu. Aber das interessiert den Chef leider wenig.